zum jetzigen Thema Krisen- und Zusammenbruchstheorie zur absoluten inneren Schranke der Verwertung. Das klingt natürlich schon mal recht martialisch, ne? Zusammenbruch und absolute innere Schranke. Ich will gleich sagen, wir haben das jetzt im bisherigen Verlauf schon, denke ich, diskutiert, dass auch die Krise, auch dieser Prozess, der an eine objektive Schranke heranführt, natürlich was sehr Vielschichtiges ist. Das betrifft auch eben das Geschlechterverhältnis, was wir eben als dieses Wertabspaltungsverhältnis bestimmt haben. Das betrifft natürlich auch sehr vielschichtig die sozialen Verhältnisse, die man auch soziologisch dann untersuchen muss. Es gibt also sicher auch die Notwendigkeit soziologischer Krisentheorien, etwa wie es sich denn verhält mit dem drohenden oder teilweise manifesten Absturz der neuen Mittelschichten, was das dann wiederum für ideologische Reaktionen hervortreibt und so weiter. Also ich will mich jetzt hier beschränken auf den einen bestimmten Kernaspekt, nämlich eben die Verwertungslogik selber, diese kategoriale Ebene im engeren ökonomischen Sinne, also auf der Ebene eben der marxischen Begrifflichkeiten, etwa in den drei Bänden des Kapital. Das heißt, diese Beschränkung ist natürlich eine bewusste, man kann auch nicht alles auf einmal machen und man muss da immer mit im Hinterkopf haben, dass das eben nur eben diese Ebene ist, ja, die allerdings eine eminente Bedeutung hat. Zunächst mal geht es dabei noch nicht mal so sehr um den Sachgehalt der Krisentheorie beziehungsweise dessen, was hier dann realgesellschaftlich passiert. Zumindest in der Linken gibt es also sowas wie eine ideologische und historische Überfrachtung, Befrachtung, Überfrachtung, Überformung dieser ganzen Debatte. Das heißt, der Begriff Zusammenbruchstheorie, das ist ein regelrechtes Reizwort. Und das hat seine Gründe, zunächst mal, was diese ideologische Befrachtung angeht, ist das erste Problem dabei das Verhältnis von Krise und Kritik. 1929 sollte, ich glaube von Bertolt Brecht und Walter Benjamin angeleiert, eine Zeitschrift mit genau diesem Titel, mit diesem Namen erscheinen, Krise und Kritik, die ist dann nie mehr rausgekommen. Aber allein diese geplante Titelgebung zeigt schon, das ist ein Problem, was spätestens seit dieser Zeit, teilweise auch schon vorher, die Linke immer umgetrieben hat. Und auch der Bezug auf Marx dabei, nämlich es geht dabei im Grunde um eine Konfundierung dieser beiden Begriffe, Krise und Kritik. Nämlich die Objektivität einer Krise oder der Krise überhaupt, also in dem Sinne, wo das dann oft den Vorwurf des an uns gerade auch, des Objektivismus hervortreibt. Ne? Dieser objektive Begriff der Krise scheint, vor allem dann, wenn es als absolute innere Schranke gedacht ist, scheint die Kritik, das heißt die bewusste theoretische und praktische Kritik, sozusagen überflüssig zu machen. Und es wird so verstanden, dass objektive innere Schranke heißt, so viel wie objektive Selbstaufhebung des Kapitalismus. Und das wird dann so verstanden, ja, wir sind halt unpraktisch, unpolitisch, rein kontemplativ. Wir warten darauf, dass die Krise kommt und der Kapitalismus sich von selber in Wohlgefallen auflöst. Wir können uns sozusagen unsere eigene Emanzipation im Fernsehen anschauen, ne? Wie das ganze Ding den Bach runtergeht und damit die Emanzipation automatisch sich vollzieht. Umgekehrt dann, aus derselben Konfundierung von Krise und Kritik, scheint dann, wenn das nicht so sein soll, was ja auch offensichtlich einem geradezu anspringt, so kann es ja wohl nicht sein, dass der Kapitalismus automatisch zu einer anderen Gesellschaft führt, indem er an Grenzen stößt, scheint dann die Kritik das eigentliche Medium der Krise zu sein, also genau umgekehrt. Das heißt, der Kapitalismus stößt an eine innere oder eine absolute Schranke vor allem, nur dann, wenn die Menschen ihn eben nicht mehr wollen und ihn dann abschaffen. Solange sie aber diesen Willen nicht formulieren können oder nicht ausdrücken oder überhaupt nicht haben, solange sie nur in kapitalistischen Verhältnissen leben wollen, kann er ewig weitergehen, weil er eben davon abhängig ist, dass die Menschen ihn wollen oder nicht wollen. Ich denke, mit dieser Konfundierung, mit dieser Falschen von Krise und Kritik wird genau das Verständnis der fetischistischen Subjekt-Objekt-Dialektik verfehlt. Also indem die Verwertung, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal, sich den Handlungsträgern, den menschlichen gegenüber, zu dem berühmten automatischen Subjekt verselbstständigt hat, folgt ihre Bewegung auch sozusagen objektivierten Gesetzmäßigkeiten einer blinden Dynamik. Auch wenn das durch die menschlichen Handlungen hindurch geschieht. Aber mit ihren eigenen Handlungen, indem sie eben in dieser, um es mal so zu nennen, in dieser Willensform sich bewegen, ihre Intention in dieser Form, die vorgegeben ist, a priori vorgegeben durch die Verwertungslogik, indem sie die Handlungen in dieser vorgegebenen Form intendieren und betreiben, entsteht eben diese objektive Gesetzmäßigkeit, die dann auch die Krise impliziert. Das heißt, so gesehen ist die Krise rein objektiv, gehört diesem Verdinglichungszusammenhang an, dieser negativen Objektivierung. Das macht die Kritik, die theoretische und praktische Kritik, das bewusste Verarbeiten und sich dagegen stellen und eben eine andere Gesellschaft herbeiführen durch bewusste Handlungen, überhaupt nicht überflüssig. Denn die reine Objektivität der Krise heißt eben nur, da kracht was an eine Grenze, ja, an eine Schranke. Und das ist alles. Und was damit nicht von selbst sich überwindet, das ist sozusagen das, was Marx mit objektiven Gedankenformen bezeichnet hat, die diesen objektiven Daseinsformen des Kapitals entsprechen. Und was sich damit natürlich auch nicht von selber aufhebt, ist die Subjektform. Das, was Frank gestern oder heute Morgen da noch angedeutet hat, mit eben, es ist zwar nicht reproduzierfähig mehr, aber Geldsubjekte ohne Geld, Wertsubjekte ohne Wert, Arbeitssubjekte ohne Arbeit. Das heißt, hier gibt es eine ungeheure Diskrepanz, eine Spannung, die in der Krise manifest wird. Und man kann so gesehen sagen, es gibt diese zwei Seiten. Also der Kapitalismus kann an seine Grenzen stoßen, an seine objektiven, auch wenn die Mehrheit der Menschen gar nichts anderes will als Kapitalismus. Umgekehrt ist Kritik und die tatsächliche Überwindung dieses Verhältnisses überhaupt nicht objektiv ableitbar, sondern allein Resultat einer bewussten Verarbeitung eben der negativen Erfahrungen im Kapitalismus. Und die Kritik ist daher auch möglich, wenn der Kapitalismus nicht an eine objektive Schranke stößt. Also die zwei Seiten muss man so sehen. Und die heutige Situation, denke ich, ist hier bestimmt durch ein ganz besonders, ein ungeheures Spannungsverhältnis, das eben tatsächlich auf der einen Seite der Kapitalismus an diese objektive innere Schranke herankommt und gleichzeitig sozusagen die Kritik so flau ist wie noch nie zuvor. Ja. Also die Verinnerlichung dieser objektiven Daseinsform und das sich Festkrallen an dieser Daseinsform, selbst dann, wenn sie nicht mehr geht, sozusagen allgemein ist. Das ist die ungeheure Spannung sozusagen unserer Zeit. Und wenn das in der Linken jetzt so diese falsche Konfundierung von Krise und Kritik weitergetrieben wird und dann kommt der Vorwurf des Objektivismus, dann würde ich den Spieß eher umdrehen und sagen, aus unserer Art von Kapitalismuskritik, dieser Wertabspaltungskritik, wie der Name schon sagt, das ist ja eine Kritik, ja, und nicht bloß eine objektive Analyse, aus dieser Kritik folgt ja gerade das, was wir oder die impliziert das, was wir kategoriale Kritik nennen. Also Kritik der Grundformen, die in der bisherigen Linken auch ausgespart war. Die Kritik tatsächlich an abstrakter Arbeit, Wertform, Ware, Geld, Staat, geschlechtliches Abspaltungsverhältnis. Und da denke ich, den Spieß kann man da insofern rumdrehen, als diese Kritik, die keineswegs sozusagen sich automatisch vollzieht, die wird ja von einem Großteil der Linken massiv abgewehrt. Ja? Das heißt, sie wehren die objektive Schranke nicht deswegen ab, weil sie sozusagen die Kritik nun an deren Stelle setzen wollen, sondern sie wehren diese Theorie einer objektiven inneren Schranke deswegen ab, weil sie eigentlich die Kritik nicht so weit treiben wollen. Ja? Das ist im Grunde das Problem dabei und insofern muss man da eben auch entsprechend eben die Retourkutsche machen. Das zweite Problem, was ich kurz einleitend ansprechen will, das ist dieser Zusammenbruchsbegriff. Also ich habe den eigentlich immer von Anfang an so eher ironisch verstanden. Der kommt ja auch, der Begriff der Zusammenbruchstheorie ist eine Erfindung von Eduard Bernstein, dem berühmten Revisionisten, in der Debatte mit den orthodoxen Marxisten eben um die vorletzte Jahrhundertwende. Und da stützt er sich eigentlich, das ist eigentlich ziemlich banal, wenn man das so liest, der Bernstein stützt sich da eigentlich mit dem Begriff nur auf so Halbsätze aus irgendwelchen internationalen Sozialistenprotokollen und unterstellt also sowohl Marx als auch vor allem eben den orthodoxen Marxisten mit Kautsky an der Spitze, sie wären Zusammenbruchstheoretiker. Ne? Die haben sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt und gesagt, nein, es gibt überhaupt keine Zusammenbruchstheorie, das ist ja alles eine Erfindung der Gegner. Und ist auch ziemlich klar, weil in dem, von dem evolutionistischen Standpunkt der Sozialdemokratie aus, auch der orthodoxen Marxisten in Anführungsstrichen, wo ja so eine Transformation, eine demokratische Transformation des Kapitalismus ins Auge gefasst war, mit eben staatlicher Regierungsergreifung und diese allmähliche Transformation, da passt natürlich sowas Schreckliches wie ein Zusammenbruch überhaupt nicht rein. Ne? Also da geht es nicht schön ordentlich, sozialdemokratisch, preußisch, deutsch vor sich, sondern wenn da alles kracht, das ist ja die totale Unordnung, das Chaos, die Anarchie und das will die Sozialdemokratie wirklich nur über ihre Leiche. Ne? Und insofern ist es, denke ich, grundfalsch, wenn jetzt Leute heute, also marxistische Theoretiker heute, ich denke jetzt wieder an die neue Marx-Lektüre, speziell Michael Heinrich, uns nun vorwirft, wir hätten hier eine Zusammenbruchstheorie wieder aufgegriffen, die im Arbeiterbewegungsmarxismus, den wir doch so kritisieren, aber da wären wir ganz auf dessen Linie, die sei da allgemein gut gewesen, sozusagen allgemeiner Konsens. Und das ist total falsch einfach, ne? Der Bernstein als Gegner einer so einer radikalen Krisentheorie, der hat diesen Begriff der Zusammenbruchstheorie erfunden und alle anderen haben sich heftig gegen diesen Vorwurf gewehrt. Und die einzigen beiden Krisentheorien, die man dann später als Zusammenbruchstheorien bezeichnet hat, nämlich die von Rosa Luxemburg und Hendrik Grossmann, also von Rosa Luxemburg noch kurz vor dem Ersten Weltkrieg und von Hendrik Grossmann dann 1929, als es praktisch schon zu spät war, die waren absolut minoritär. Die sind sowohl vom Mainstream der Sozialdemokratie als auch vom Leninismus, als auch vom Linkskommunismus heftig attackiert worden. Und zwar wieder genau auch mit derselben ähnlichen Begründung wie heute. Da würde ja unterstellt, dass es würde sozusagen dem Proletariat seine ganze Handlungskompetenz weggenommen und an den objektiven Prozess delegiert. Und sowohl Luxemburg als auch Grossmann haben das heftig zurückgewiesen und gesagt, nein, nein, Rosa Luxemburg hat gesagt, das ist ja bloß sozusagen eine theoretische Fiktion. Das ist quasi sozusagen, es zeigt eben, dass es sowas wie innere Widersprüche in dieser Akkumulationslogik gibt, aber bis die tatsächlich objektiv zu einem Zusammenbruch führen, da hat längst das Proletariat natürlich die Macht ergriffen. Und in der Folge ist dann dieser Begriff des Zusammenbruchs, und nur daher bezieht Heinrich eigentlich seinen Vorwurf, völlig verschoben worden. Man hat nämlich sowohl im Leninismus, im Linkskommunismus, auch bei Paul Mattig und anderen, man hat einfach Zusammenbruch dann wieder mit Kritik, mit radikaler Kritik identifiziert. Das heißt, die Machtübernahme des Proletariats ist dann der Zusammenbruch. Nicht? Der ist dann überhaupt rein politisch subjektiv begründet und nicht mehr objektiv akkumulationstheoretisch. Ja? Und dann ist natürlich die ganze Ebene bei Marx weggestrichen, die sich darum dreht. Also ich denke, das sind alles Schutzbehauptungen. Das ist so, man muss auch noch dazu sagen, die beiden vermeintlichen Zusammenbruchstheorien von Rosa Luxemburg und Henry Grossmann, auf die ich jetzt heute Abend nicht im Einzelnen eingehen kann. Es gibt da zwei Texte in früheren Exit-Ausgaben. Was die mit dem übrigen Marxismus, der sie heftig abgelehnt hat, gemein haben, das ist eben die marxistische Arbeitsontologie. Das heißt, der Zusammenbruch, der mögliche oder diese innere Schranke, so heißt es wirklich bei Marx, das ist nicht etwas für sie, was sich aus einem überflüssig werden der abstrakten Arbeit, der produktiv, kapitalproduktiven Arbeit herleitet, sondern etwas, was sich aus Zirkulationsphänomenen, auf die gehe ich jetzt gleich ein, herleitet. Das heißt, es ist sozusagen das genaue Gegenteil dessen, was wir als absolute innere Schranke thematisieren, nämlich eben das berühmte Abschmelzen der Arbeitssubstanz. Das ist für einen arbeitsontologischen Marxismus natürlich undenkbar, weil Ontologie heißt ja, das ist transhistorisches, ewiges, ist eine Menschheitsbedingung. Die Arbeit ist sozusagen etwas, was überhaupt nicht obsolet werden kann. Wobei natürlich dann die ganzen Implikationen, was abstrakte Arbeit eigentlich ist und so weiter, alles schön weggestrichen bleibt. Also diese beiden Vorwürfe, Objektivismus und wir würden etwas, was Konsens im Arbeiterbewegungsmarxismus gewesen wäre, nämlich eine Zusammenbruchstheorie, denke ich, sind beide daneben, sind zurückzuweisen. Und es wird auch missachtet, dass die eine nicht arbeitsontologische Krisentheorie, die gerade im Gegenteil auf dem Obsoletwerden der Arbeit selber beruht, was ganz anderes ist als selbst die partiellen Zusammenbruchstheorien von absolut minoritär waren von Luxemburg und Grossmann. Woher diese ganzen Kontroversen eigentlich kommen und warum es im Marxismus so umstritten ist, das ist nicht nur dieses eher ideologische Problem, diese Subjekt-Objekt-Dialektik, dass man sich da sozusagen nicht zurechtfinden kann, was diese ganze Fetischkonstitution eigentlich ausmacht. Also diese negative Objektivierung nicht auf den Begriff bringen kann, sondern es geht auch um die Art und Weise, wie bei Marx die Krisentheorie selber aussieht. Nämlich es ist fragmentarisch, es ist verstreut über die drei Bände des Kapital, wovon ja auch nur der erste von Marx selber herausgegeben, ediert worden ist. Das andere sind mehr oder weniger Fragmentsammlungen, die der Engels zusammengestellt hat. Dann die Grundrisse, auch etwas, was der Marx eigentlich gar nicht veröffentlichen wollte, also zum Glück hat er es nicht vernichtet, was zwar sehr erhellend ist, aber eben auch eine große Fragmentsammlung. Und dann Theorien über Mehrwert und etliche kleinere ökonomische Schriften. Vielleicht taucht sogar noch in der Mega noch irgendwas auf, was man bisher noch gar nicht kennt. Jedenfalls dieser fragmentarische Charakter, der hat auch zur Folge, dass es keine kohärente, in sich geschlossene Krisentheorie bei Marx gibt. Sondern immer da, wo auf bestimmten Ebenen in dieser Stufenfolge der Kapitallogik von der elementaren Warenform bis eben zum dritten Band, zum Kreditsystem, immer auf der jeweiligen Stufe, wo er sich da gerade bewegt, da kommen auch krisentheoretische Überlegungen zum Teil. Und da gibt es eigentlich zwei Ebenen oder zwei Ansätze, auf die man das reduzieren kann. Das eine ist eine, die ich also eine zirkulationstheoretische Ebene nennen würde. Und zwar ist das der ganz elementare Sachverhalt, wie Marx auch sagt, dass Käufe und Verkäufe auf dem Markt, beziehungsweise Käufe und Zahlungen, auseinanderfallen zeitlich. Und dass darin schon die elementare Möglichkeit von einer Krise liegt. Das heißt, um es an einem Beispiel mal zu machen, wenn zum Beispiel eine Produktion eines einzelnen Einzelkapitals vorfinanziert ist, ja, oder selbst wenn man es nur auf die Zuliefer- und Endabnehmer bezieht, zum Beispiel ein Einzelkapital hat seine Produkte der vorherigen Produktionsperiode zwar verkauft an Endabnehmer, an Einzelhändler zum Beispiel, aber die haben noch nicht gezahlt. Ja? Jetzt muss aber dieses Einzelkapital seine Vorprodukte für die neue Produktionsperiode auch schon einkaufen, nicht? Und wenn jetzt da sozusagen sich plötzlich rausstellt, die Endabnehmer, die haben das zwar gekauft formal, aber sie können es nicht bezahlen, sie können es auch nicht absetzen, ne? Dann reißt diese Kette, ne, von Zahlungen. Und noch komplizierter wird es über das Kreditsystem, wenn also Produktion oder Absatzbewegungen, wenn die kreditär vorfinanziert sind. Also das ist zum Beispiel so eine Ebene. Oder dann auch dieses Verhältnis von Produktion und Kaufkraft, was sich ja letztlich auch auf die Zirkulationsebene bezieht. Zum Beispiel, es werden mehr Schnürsenkel produziert, als kaufkräftige Nachfrage danach da ist. Oder es entsteht dann womöglich auch eine Disproportionalität zwischen verschiedenen Produktionszweigen. Es werden zu wenig Kugellager oder zu viel Kugellager und so weiter. Sowas findet im Einzelfall tagtäglich statt, ja. Nur wenn es sozusagen sich gesellschaftlich kumuliert, ja, wenn viele Produktionszweige und Einzelkapitalien davon erfasst werden, wenn es zu Kettenreaktionen kommt, dann stellt sich raus, es gab sozusagen auf dieser Zirkulationsebene dieses Verhältnis von Käufen und Verkäufen, gab es sowas wie ein Ungleichgewicht oder eine Disproportionalität, und dann ist die Krise nichts anderes als die gewaltsame Wiederherstellung der Einheit oder des Gleichgewichts. Das kommt auch bei Marx so, soweit er das auf dieser Ebene thematisiert, so vor. Und daraus wird dann der Begriff, das ist gerade bei Michael Heinrich so, der Krise darauf beschränkt, und dann heißt die Krise Reinigungskrise oder Bereinigungskrise. Das ist übrigens völlig analog zur VBL-Begrifflichkeit. Die kennt auch den Begriff der Marktbereinigung, wenn es auch anders begründet ist. Ja? Und wenn man das darauf reduziert, dann kann man sagen, so macht es auch der Michael Heinrich, die Krise, die ist keineswegs ein Anzeichen dafür, dass der Kapitalismus an Grenzen stößt oder dass er nicht funktioniert, sondern die Krise ist selber ein Funktionsmechanismus des Kapitals. Sie gehört gerade zu seinem Funktionieren, indem sie eben diese Marktbereinigung herstellt oder diese Bereinigungskrise, eben dieses Gleichgewicht, diese Einheit wiederherstellt und dann auf ein neues. Ne? Dann kann die Akkumulation wieder munter weitergehen. In gewisser Weise wird das modifiziert. Ich will das jetzt nur kurz antippen, um so ein paar Fußnoten sozusagen zu machen. In der bürgerlichen, in der Volkswirtschaftstheorie von dem berühmten Josef Schumpeter, da wird dann gesagt, es gibt sozusagen das, was ich jetzt beschrieben habe, nicht nur als Konjunkturzyklus, so als Auf und Ab, sondern das gibt es auch sozusagen als möglichen Strukturbruch. Und das ist was Größeres. Ich habe jetzt mal eine Gliederung, die ich da gemacht habe, so die Frage, muss die Krise groß oder klein? Also klein, das wäre bloß eine konjunkturelle Modulation, und groß, das wäre so ein Strukturbruch. Und wie sieht er aus? Da sagt der Schumpeter dann so in etwa, also es gibt eben sowas wie Produktzyklen, es entstehen neue Produkte, das ist das, was wir da angesprochen hatten bei den Fragen, auch neue Bedürfnisse. Ja. Und das gibt dann sozusagen einen Schub, ja. Da wird also ein neues Produkt sozusagen in die Gesellschaft implementiert oder auch mehrere, ein Produktzusammenhang. Nicht? Und irgendwann erschöpft sich das von der Akkumulationsbewegung her. Das heißt, es ist rein auf der Markt-, auf der Zirkulationsebene. Es finden bloß noch Ersatzkäufe statt. Es erreicht keine neuen Käuferschichten mehr. Und dann wird es langsam obsolet. Es treten neue Produkte an deren Stelle. Und dann muss sozusagen diese veraltete Industrie, die auf diesem mittlerweile dann veralteten und nicht mehr weiter groß akkumulationsfähigen Produkten sitzt, die muss entwertet werden. Und das ist dann, und zwar wird die gerade entwertet durch den Vorstoß neuer Unternehmen mit neuen Produkten. Und das nennt er dann die berühmte schöpferische Zerstörung. Es ist also nur eine Weiterentwicklung dieser Marktbereinigungstheorie, die sich auch auf Produkte und Produktzyklen bezieht. Ähnlich ist es dann mit der langen Wellentheorie. Die macht es nicht auf bestimmte Produkte und Produktzyklen, sondern eben auch letztlich bloß auf der Zirkulationsebene mit ganzen Industrien oder industriellen Entwicklungsstufen. Also die industriellen Revolutionen, die sogenannten, werden daran einbezogen. Dann heißt es gibt die lange Welle, die Trägerwelle von Akkumulation, das heißt Produktion und Absatz, gelingendem Absatz. Etwa gibt es den Dampfmaschinenzyklus und den Eisenbahnzyklus und den Elektrochemiezyklus und dann den fordistischen, den Automobilzyklus. Es wird unterschiedlich bestimmt, es gibt da unterschiedliche Variationen, aber es geht auch immer ganz ähnlich wie beim Schumpeter, also so eine bestimmte industrielle Basis in breitem Maßstab, die bringt eine große Kapitalbewegung hervor und das wird auch abgesetzt und dann aber irgendwann erschöpft sich das und es kommt eine Strukturkrise und dann kommt aber ein neuer Zyklus eben auf einer neuen Produktionsbasis. Bei der Regulationstheorie ist es ähnlich, die hat es auch aufgenommen, nur dass sie das noch anreichert mit staatlicher Regulation, daher auch der Name, mit Mechanismen, die auch kultureller Art sind, also bis in die Zivilgesellschaft, die Gramsci'sche Reihen, nicht? Wo also sowas alles Mögliche zusammengeht, eine neue Akkumulationsbasis auf Basis neuer Industrien oder Dienstleistungen und eben bestimmter Kapitalsektoren, das aber auch in jeweils anderer und neuer Weise staatlich reguliert und eben auch kulturell eingebunden. Und im Grunde kann man sagen, das bleibt alles auf dieser letztlich Zirkulationsebene kaufen, verkaufen. Gibt auch den Begriff der Realisation des Mehrwerts. Ja. Ich denke, es ist keine allzu kühne These zu sagen, wenn genug Mehrwert produziert wird, wird er letztendlich auch realisiert. Ja, und da ist es gerade umgekehrt, es wird letztlich unterstellt, gerade auch bei Rosa Luxemburg, Mehrwert produziert werden kann unendlich. Ja, weil ja die Ausbeutung auch unendlich ist, die Arbeit ist ewig, aber ob der sich realisieren kann, der muss er ja auf Kaufkraft treffen, also ist auch wieder diese Zirkulationsebene, das ist nicht gesichert. Ne? Und also das war jetzt nur grob skizziert, das ist sozusagen der eine Strang, der auch an Marx anknüpfen kann, wo der Marx eben diese Aussagen macht, soweit er eben sich auch mit den zirkulativen Vermittlungen beschäftigt. Nun gibt es aber bei Marx eine von diesen Theorien und Ansätzen systematisch ausgeblendete zweite Ebene der Krisentheorie. Die findet sich vor allem in den Grundrissen und im dritten Band des Kapital. In den Grundrissen ist es das berühmte Maschinenfragment. Und da kommt das sozusagen vor, was wir eigentlich dauernd thematisieren. Nämlich, das ist eine Krisentheorie, die darauf beruht, dass die Produktivkraftentwicklung schließlich zu einer Grenze der Mehrwertproduktion selber führt, zu einer inneren. Und das ist auch ganz einfach bestimmt, nämlich Marx sagt, also es findet eine permanente Produktivkraftentwicklung statt, das heißt eine permanente Steigerung der Produktivität, die aber, das ist allerdings bloß implizit bei ihm, die man schließlich eigentlich gar nicht mehr als Steigerung der Arbeitsproduktivität bezeichnen kann, sondern als Produktivitätssteigerung, die fast ausschließlich oder im entscheidenden Punkt auf der Anwendung wissenschaftlich-technischer Agenzien beruht. Also Verwissenschaftlichung der Produktion, die diese wertsetzende Produktionsarbeit überflüssig macht, und zwar im wachsenden Maßstab. Er hat es natürlich nur allgemein logisch formulieren können, weil natürlich wusste er nichts von Mikroelektronik und so weiter, aber es ist da sozusagen logisch expliziert. Und Da kommt dann die berühmte Stelle, wo Marx sagt, ja und dann, wenn da hier ein bestimmter Punkt überschritten ist, bricht die auf dem Tauschwert beruhende Produktionsweise zusammen. Jetzt kommt da Heinrich und sagt, ja da, das ist die einzige Stelle und das ist so, da reiten die dauernd drauf rum. Und darum geht es aber gar nicht, weil da hat Marx sozusagen noch die Illusion gehabt, es könnte so sein. Ja? Aber dann, als er das Kapital ausgearbeitet hat, also eigentlich wenig später, ne, da ist er ja drauf gekommen, dass es hier Kompensationsmechanismen gibt, das sei vor allem die Produktion des relativen Mehrwerts. Ja? Dazu komme ich dann jetzt gleich. Jetzt muss ich allerdings nur noch was einschieben. Und zwar die Frage, woher diese Produktivkraftentwicklung eigentlich kommt. Marx sagt natürlich, sie ist mit der Konkurrenz gesetzt, aber was heißt das eigentlich? Und da steckt jetzt ein Problem auch in der marxischen Theorie selber drin. Denn wenn man, und oft kommen ja Kapitalschulungen nicht viel weiter, als über den ersten Band nicht hinauskommt oder gar über die ersten 300 Seiten oder 400 oder so, dann könnte man denken, und bei Marx klingt es auch teilweise so und auch später noch, als würde der Wert so aussehen, dass die auf eine bestimmte Ware, den Tisch oder den Stuhl oder das Auto, aufgewendete Arbeitszeit, ja, würde individuell den Wert dieser Ware bestimmen. Und dann, wenn das so ist, dann wäre eigentlich die Realisierung des Werts nichts anderes, als dass dieser individuell von der jeweiligen Warenkörper repräsentierte Wert, Wertgegenständlichkeit, sich dann eben wieder in Geld verwandelt. Dann allerdings ist die Frage, warum dann die Konkurrenz? Ja? Um was geht es da eigentlich bei der Konkurrenz? Warum bekämpfen die sich bis aufs Messer auf dem Markt? Ja? Und wenn wir jetzt im dritten Band des Kapital nachschauen, da gibt es eine schöne Passage, wo der Marx plötzlich sagt, also das Ganze hat natürlich mit der berühmten Wertpreistransformation was zu tun, darauf will ich jetzt nicht näher eingehen, aber es hängt damit zusammen. Also es ist offensichtlich ein Problem, dass die realisierbaren Preise nicht mit diesen individuellen Wertbestimmungen, die am Anfang des Kapital aufgemacht werden, übereinstimmen. Das hat auch vielfach Kritik an Marx dann hervorgerufen. Und da reitet übrigens auch dann der Michael Heinrich noch drauf rum. Aber im dritten Band des Kapital gibt es eben diese Passage, wo Marx sagt, auch ein Einzelkapital, ja, das überhaupt keine Arbeitskraft mehr anwendet, das rein aus einem Maschinenaggregat besteht, einem automatischen. Ja. Das wird genauso seinen Profit auf dem Markt kriegen wie alle anderen. Und zwar genauso selbst wie ein, das ist der extreme entgegengesetzte Fall, wie ein Einzelkapital, das überhaupt keine Maschinen, sondern nur Arbeitskraft anwendet. Ja. Damit ist natürlich allerdings diese Vorstellung auch destruiert vom individuellen Wert. Und ich kann das jetzt nicht sehr breit ausführen, ich will es mal nur mal von den Grundzügen her. Ich denke, das Problem, was hier drin steckt, ist eins, was man in der Soziologie und Volkswirtschaftslehre positiv als den methodologischen Individualismus bezeichnet. Das heißt, man geht vom einzelnen Wirtschaftssubjekt aus und dessen Kalkül. Auf der Ebene der kapitalistischen Reproduktion wäre es das Einzelkapital, ja, sein betriebswirtschaftliches Kalkül. Und dann wäre sozusagen das gesamtgesellschaftliche Verhältnis, wäre nur die Aufrechnung, die Summierung sozusagen dieser Einzelverhältnisse. Ja. Jetzt aus dieser Aussage von Marx im dritten Band geht aber hervor, und ich denke, das ist auch richtig, dass es sich so nicht verhält. Wie verhält sich's dann? Grob gesagt, der Wert, die Wertgegenständlichkeit, ja, die aggregiert sich gesamtgesellschaftlich auf. All die Produkte, die kapitalistisch hergestellt werden als Waren, ja, die bilden zusammen eine noch nicht realisierte Wert- und Mehrwertmasse. Ja. Man kann sich's vielleicht, um ein Bild zu gebrauchen, wie in der Quantenphysik vorstellen, nicht? Also so, was jetzt, wie groß diese Wertmasse wirklich ist, das merkt man erst, wenn man es aufmacht, sozusagen, wenn man es auf den Markt bringt. Ja? Und dann stellt sich raus, die einen können es verkaufen, die anderen nicht. Es kann sein, dass alles wunderbar flutscht, es kann sein, dass das Ganze runterkracht, weil es gar nicht mehr geht. Ja? Also diese gesamtgesellschaftliche Aggregierung zu einer quantitativ zunächst unbestimmten gesamtgesellschaftlichen Mehrwertmasse, um die kämpfen jetzt die Einzelkapitalien in der Konkurrenz. Ja? Und in der Konkurrenz kann man sich nur durchsetzen, wenn man billiger anbietet. Das ist sozusagen die betriebswirtschaftliche Ebene. Billiger anbieten kann man aber nur, wenn man Produktivität steigert. Ja? Indem aber das alle machen, ist damit ein gesamtgesellschaftlicher Mechanismus gesetzt, der diese permanente Produktivkraftsteigerung erzwingt. Der stumme Zwang der Konkurrenz ist das, der das aus sich heraussetzt. Das heißt dann natürlich, diejenigen Unternehmen, diejenigen Einzelkapitale, die sich in der Konkurrenz durchsetzen, die ziehen den größeren Teil dieser gesellschaftlichen Wert- und Mehrwertmasse auf sich, auf ihre Waren. Heißt aber im Umkehrschluss, der tatsächliche Wert in Gestalt des realisierten Preises, den die Einzelkapitale realisieren können, ne, hat nichts direkt zu tun mit ihrem eigenen Anteil an dieser gesamtgesellschaftlichen Wertproduktion. Nicht? Das wäre der Fall, wo der Marx sagt, der überhaupt keine Arbeitskraft anwendet, das heißt, der null zur Wertproduktion beiträgt, kann genauso, und zwar erst recht, seinen Profit sich holen über die Marktkonkurrenz. Wenn man das so sieht, dann wird erklärlich, warum dieses Wertpreistransformationsproblem dann eigentlich gegenstandslos wird, weil dann die Preise und der Wert nicht mehr direkt konkurrent sind, sondern die Wertmasse, Wert- und Mehrwertmasse ist ein gesamtgesellschaftliches Aggregat. Um das kämpfen die einzelnen Einzelkapitale. Das heißt, sie realisieren nicht den Mehrwert, der in ihren eigenen vier Wänden produziert worden ist, sondern eben den, den sie in der Konkurrenz auf sich ziehen können, vom gesamtgesellschaftlichen Mehrwertkuchen sozusagen. Gleichzeitig heißt es natürlich, am erfolgreichsten sind diejenigen Einzelkapitale, die die Produktionsweise als solche am meisten untergraben, indem sie nämlich am massivsten Arbeitskraft überflüssig machen. Und das ist dann ein vom stummen Zwang der Konkurrenz gesetzte Logik, die nicht bewusst, solange man sich kapitalistisch bewegt, in kapitalistischen Verhältnissen, nicht bewusst konterkariert werden kann. Ich habe das schon oft gehört, dass dann gesagt wird, ja, also das müssen die doch erkennen, ja, die müssen doch merken, dass sie da ihre eigene Produktionsweise untergraben, dann müssten sie doch sagen, halt, stopp mit der Produktivkraftentwicklung, nicht? Am liebsten gleich zurück zur Dampfmaschine, weil man da wieder mehr Arbeitskraft anwenden kann, nicht? Und so geht das eben nicht, das heißt, es gibt auf dieser gesamtgesellschaftlichen Ebene, die sich sozusagen hinterm Rücken der Akteure herstellt, gibt es keinen bewussten Akteur, auch den Staat nicht. So, jetzt komme ich also zu dem Begriff des relativen Mehrwerts, wo der Heinrich meint, also damit sei ja wohl diese radikale Krisentheorie, die der Marx noch in den Grundrissen aufmacht, in dem Maschinenfragment, die sei damit erledigt. Und zwar stellt Marx dann fest, Produktivkraftentwicklung heißt ja dann, und das ist ja das Movens, nicht, führt zu Verbilligung. Also der Aufwand, Arbeitsaufwand pro einzelne Ware, pro Tisch, pro Auto und so weiter sinkt. Soweit das nun direkt über die direkten Konsumwaren, Konsumprodukte oder indirekt über die Steigerung der Produktivität bei den Produktionsmitteln, die dann wiederum Konsumwaren produzieren, soweit es dann in den Konsum der LohnarbeiterInnen eingeht, ja, heißt es, auch die wahre Arbeitskraft verbilligt sich, logischerweise, nicht? Es kann sogar sein, dass diese LohnarbeiterInnen mehr konsumieren können aufgrund dieser gesteigerten Produktivität, Sie können dann mehr kaufen, ja, weil die Waren billiger werden. Und trotzdem kann eben darüber oder ist es damit gesetzt, dass der relative Mehrwert steigt. Und was ist das, dieser relative Mehrwert? Bezieht sich auf diese Verbilligung der Ware Arbeitskraft. Marx sagt also, egal ob man das jetzt auf einen Tag umrechnet oder einen Arbeitstag oder eine Arbeitswoche oder ein Arbeitsjahr oder auf die Lebensarbeitszeit, auf jeden Fall der Zeitanteil, den die LohnarbeiterInnen ihre Arbeitskraft verausgaben müssen, um ihre eigenen Kosten als wahre Arbeitskraft wieder einzuspielen, ja, der sinkt durch die Verbilligung der Waren und damit die Verbilligung der wahre Arbeitskraft. Das heißt, wenn wir, sagen wir mal, einen Arbeitstag von 12 Stunden haben, auf einem gegebenen Produktivitätsniveau, müssen die Lohnarbeiter 6 Stunden arbeiten, um ihre eigenen Reproduktionskosten zu reproduzieren, und 6 Stunden sind für einen Mehrwert da. Ne? Jetzt, wenn die Arbeitskraft sich verbilligt, aufgrund dieser Produktivkraftentwicklung, weil die entsprechenden Waren, die in ihren Konsum eingehen, sich verbilligen, dann heißt es, ich mache mal einen drastischen Schritt, sie müssen nur noch 3 Stunden pro Tag, ja, dafür ihre Arbeitskraft verausgaben, um ihre eigenen Kosten wieder einzuspielen. Ja. Das heißt, es sind jetzt nicht mehr 6, sondern 9 Stunden für einen Mehrwert da. Ja. Und jetzt kann sogar noch die Arbeitszeit um 2 Stunden reduziert werden, von 12 auf 10 Stunden, und trotzdem ist der Anteil des Mehrwerts immer noch gestiegen, der relative, am Arbeitstag. Ne? Ja, und das ist also, nennt Marx die Produktion des relativen Mehrwerts, und damit meint der Heinrich, wäre die Sache gegessen. Ne? Also Produktivkraftentwicklung führt nicht zur Grenze der Verwertung, sondern ganz im Gegenteil, sie steigert sie noch, weil sie ja den relativen Mehrwert steigert. Nun macht aber Marx auch noch eine andere Rechnung auf. Er sagt, ja, das ist zwar so, aber das gilt bloß für die einzelne kapitalproduktiv anwendbare Arbeitskraft, für die einzelne Arbeitskraft. Ja? Und es kommt ja für die Gesamtmasse des Mehrwerts, damit für die gesellschaftliche Mehrwertmasse, die dann identisch ist mit der Profitmasse, da kommt es ja auch nicht nur auf den relativen Mehrwert pro einzelne Arbeitskraft an, ob der gesteigert wird, sondern auch auf die Anzahl der anwendbaren Arbeitskräfte. Und da, das hat er schon im ersten Band gezeigt, also es gibt so diese organische Zusammensetzung des Kapitals. Das heißt, ein Geldkapital, das produktiv, kapitalistisch produktiv für den Verwertungsprozess angewendet werden soll, das muss zweierlei Dinge einkaufen, um einen Produktionsprozess in Gang zu setzen, nämlich Arbeitskraft und Sachkapital. Sachkapital, das sind Gebäude, Maschinen, Steuerungstechniken und so weiter und so weiter. Also eben diese, letztlich die Maschinerie, das tote Sachkapital. Und der Prozess der Produktivkraftentwicklung, sagt Marx, der führt dazu, dass pro Geldkapital, das jetzt kapitalistisch produktiv eingesetzt wird, sagen wir mal 1 Million Euro, ja, mit steigender Produktivkraftentwicklung steigt der relative Anteil des Sachkapitals an diesem Einsatz von 1 Million, ja, und der Anteil der Arbeitskraft sinkt. Das heißt natürlich, dass hier ein gegenläufiger Prozess ist. Einerseits steigt der relative Mehrwert pro einzelne Arbeitskraft, andererseits sinkt der relative Anteil der Arbeitskraft an einem jeweiligen Geldkapital, das produktiv eingesetzt wird. Und das sind jetzt zwei gegenläufige Größen, die sozusagen in Bewegung sind. Und Marx sagt erstmal, ja, damit ist eben der berühmte tendenzielle Fall der Profitrate gesetzt. Was ist die Profitrate jetzt einzelkapitalistisch betrachtet? Man muss es allerdings, denke ich, gesamtkapitalistisch betrachten, weil die betriebswirtschaftliche Rechnung verzerrt das völlig. Da gehen völlig andere Faktoren ein. Das kann man gar nicht genau empirisch feststellen. Aber jetzt gesamtkapitalistisch betrachtet, die gesamtkapitalistische Profitrate, die man übrigens nicht in der bürgerlichen Statistik finden kann. Deswegen wundert es mich immer, wenn auch marxistische Theoretiker plötzlich von einer bestimmten Profitrate reden, die sie angeblich empirisch festgestellt hätten. Also wenn man von dieser empirisch nicht unmittelbar nachweisbaren gesamtkapitalistischen Profitrate ausgehen, dann heißt das eben, indem die Profitrate bestimmt ist durch das Verhältnis von erzieltem Gewinn zu dem Gesamteinsatz von Kapital, ja? Sowohl Arbeitskraft als auch Sachkapital. Dann ist, wenn der relative Anteil des Sachkapitals sich auch wertmäßig immer weiter steigert, ein immer größerer Teil dieser jetzt modellhaft angenommenen 1 Million Euro in Sachkapital gesteckt werden muss. Ja, das sind ja tote Kosten für die kapitalistische Reproduktion, weil Maschinen schaffen bekanntlich keinen Wert. Sie sind keine Verwertungssubjekte, sondern sie übertragen bloß den von ihnen repräsentierten Wert laut Marx. Ja. Das heißt dann, dass der Anteil gesamtkapitalistisch gesehen der einzig wertsetzenden Potenz, nämlich der Arbeitskraft, relativ kleiner wird. Das heißt, die gesellschaftliche, die gesamtkapitalistische Profitrate muss sinken, der Tendenz nach. Und jetzt merkt, also ich gehe nur sporadisch jetzt auf den guten Michael Heinrich ein, merkt der gute Michael Heinrich, oh, da liegt ein Hase im Pfeffer, nicht? Und da sagt er ganz einfach, also die relative Mehrwertproduktion, das hebelt die radikale Krisentheorie aus dem Maschinenfragment aus. Und was da mit dem tendenziellen Fall der Profitrate, das muss man leider auch verwerfen und streichen. Da hat der Marx auch Irrtümer begangen, nicht? Also das kann man vernachlässigen, das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Nun ist es natürlich so, dass der wirkliche historische Kompensationsmechanismus eben in was anderem besteht, nämlich nicht einfach, dass der relative Mehrwert pro einzelne Arbeitskraft steigt und die Profitrate pro einem bestimmten Geldkapital fällt, ne, sondern die eigentliche Kompensation findet darüber statt, dass eben der Kapitalismus als Ganzes expandiert, dass zusätzliches Geldkapital eingesetzt wird, ja, und zwar produktiv eingesetzt wird. Das, man kann es von der Nachfrageseite her sehen, derselbe Prozess der Verbilligung, nicht? Der führt zum Beispiel dazu, das Paradebeispiel wäre das Automobil, vor dem Ersten Weltkrieg noch ein Luxusprodukt für die Appartenen, ne, ich sage immer vergleichbar mit dem Status eines Privatflugzeugs heute, ja, wird durch Produktivkraftentwicklung dermaßen verbilligt, dass es in den Massenkonsum eingehen kann. Das war ja auch das ausdrückliche Ziel von Henry Ford. Und indem sie den Massenkonsum eingehen, erweitern sich mit den Märkten auch sprunghaft die Produktion. Das heißt, es wird jetzt zwar pro einzelnes Auto viel weniger Arbeitskraft benötigt, aber indem die Produktion sich sprunghaft ausdehnt, zusammen mit den Absatzmärkten, den möglichen, wird unterm Strich sogar wieder mehr Arbeitskraft absolut eingesaugt in die Kapitalproduktion. Das heißt, es findet also trotz des tendenziellen relativen Falls der Profitrate, ist ein relativer Vorgang, ja, kann eine Steigerung der absoluten Profitmasse, Mehrwertmasse gleich Profitmasse gesamtgesellschaftlich stattfinden. Und wenn dann noch die Steigerung des relativen Mehrwerts pro einzelne anwendbare Arbeitskraft dazu kommt, dann ist das ja wunderbar fürs Kapital. Ne? Dann kann eben genau das passieren. Der Konsum der Lohnarbeiterinnen kann steigen. Es kann tendenziell sogar zur Vollbeschäftigung kommen. Die Arbeitszeit kann sinken und der Profit, die Profitmasse trotzdem exorbitant steigen. Ne? Und jetzt hat man daraus sozusagen eine Art Gesetz gemacht. Man findet es immer wieder, also Produktivkraftsteigerung ist gleich Expansion der Kapitalakkumulation. Und das, was Marx hier aufgemacht hat mit in den Grundrissen und mit dieser gegenläufigen Problematik, tendenzieller Fall der Profitrate, das verschwindet sozusagen als Problem. Ne? Und jetzt gibt es aber schon innerhalb dieser Kompensationsbewegung, die ja auch eine historische Epoche ja auch ausmacht, nicht? Wo das wirklich gelingt, ne? Ein Problem, das mit dieser veränderten organischen Zusammensetzung des Kapitals zusammenhängt. Und zwar, indem der relative Anteil des Sachkapitals pro eingesetzten Geldkapital ständig steigt, ne? Erhöhen sich natürlich auch die toten Vorauskosten für das einzelne Kapital. Und damit fürs gesellschaftliche Gesamtkapital auch. Das wiederum spricht Marx im dritten Band teilweise an, führt dazu, dass das Kreditsystem expandieren muss, indem nämlich diese Vorauskosten immer weniger und schwieriger aus laufenden Profiten zu bezahlen sind. Das heißt, das, was schon immer da war, nämlich dass bestimmte Vorfinanzierungen stattgefunden haben über das Kreditsystem, dieser Part oder dieser Aspekt im Kapitalismus dehnt sich aus. Und man kann es ja auch richtig sehen, also sogar in der bürgerlichen Statistik, das ist nämlich der einzige Punkt, wo man das richtig auch empirisch nachweisen kann, nämlich die sogenannte Kapitalintensität. Das heißt, es wird gerechnet als Kosten, Vorauskosten eines einzigen Arbeitsplatzes. Das ist je nach Industrie natürlich verschieden und Branche und so weiter. Aber man kann sehen, im 19. Jahrhundert vielleicht jetzt inflationsbereinigt wenige 100 Euro pro Arbeitsplatz auf einige tausend in der Entwicklung vor und nach dem Ersten Weltkrieg, auf 30.000 bis 40.000, also immer inflationsbereinigt gedacht, zu fordistischen Zeiten, also 50er, 60er Jahre, und heute mehrere hunderttausend Euro bis zu 1 Million Euro pro einzelnen, um überhaupt eine einzige Arbeitskraft kapitalproduktiv einsetzen zu können. Also es steht da schon ein immer größeres Aggregat oder komplexeres Aggregat, teureres Aggregat von Maschinerie, Kommunikationstechnik und so weiter, totes Sachkapital, um überhaupt auf dem Produktivitätsniveau wieder Arbeitskraft einsetzen zu können. Und das heißt natürlich, dass der Kapitalismus damit in eine Phase eintritt, in der er zunehmend kreditabhängig wird. Kredite sind aber nichts weiter als Vorgriff auf zukünftigen Mehrwert. Und wenn dieser Vorgriff immer weiter vorgeschoben wird in die Zukunft, weil das ganze Verhältnis immer problematischer wird, dann werden natürlich auch diese Kreditketten immer komplexer und prekärer. Und jetzt kommt eben noch der Punkt dazu, wenn man das bei Marx so logisch deduziert, also relativer Mehrwert, tendenzieller Fall der Profitrate, das gehört beides zusammen, Steigerung des relativen Mehrwerts pro einzelne Arbeitskraft, tendenzieller Fall der Profitrate, und diese beiden gegenläufigen Größen sozusagen zueinander in Beziehung setzt, dann ist auch sozusagen der Punkt denkbar, wo dieser Kompensationsmechanismus überhaupt nicht mehr gelingt, wo nämlich mehr Arbeitskraft durch Produktivkraftentwicklung überflüssig gemacht wird, als durch Expansion der Märkte und der Produktion wieder reabsorbiert werden kann. Und dann nützt nämlich auch die Steigerung des relativen Mehrwerts pro einzelne Arbeitskraft überhaupt nichts mehr. Nicht? Wenn nicht mehr genügend eine Anzahl von absolute Zahl von Arbeitskräften kapitalproduktiv eingesetzt werden kann. Und unser Punkt ist ja, dass also dieser Status oder dieser Zustand sozusagen mit der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik erreicht wird. Auch das kann man nicht unmittelbar empirisch zahlenmäßig nachweisen, weil ja auf der Wertebene die bürgerliche Statistik sich überhaupt nicht bewegt. Man kann es aber eben an dieser exorbitanten Steigerung der Kapitalintensität sehen, der zunehmenden Kreditabhängigkeit und auch, dass die Trägerprodukte und Technologien der dritten industriellen Revolution, ich denke jetzt vor allem an die Chips, die PC, nicht? Entsprechende Kommunikationsmittel, dass da zwar einerseits das, dasselbe Mechanismus vor sich gegangen ist wie beim Automobil. Ja? Die wurden durch Produktivkraftsteigerung immer billiger, ne? Konkurrenz vermittelt. Das hat auch was sogar noch mit der physischen Größe zu tun, nicht? Also, aber auch mit der wertmäßigen. Noch in den 1970er Jahren konnte sich eine bestimmte Rechnerkapazität nur ein relativ kapitalstarkes, mittleres Unternehmen leisten. Und diese Rechnerkapazität, die hat einen ganzen Raum wie den hier oder die Hälfte davon ausgefüllt. Nicht? Und jetzt, das ist mein Standardbeispiel immer, dieselbe Rechnerkapazität, die kriegen jetzt die Kinder zu Weihnachten geschenkt. Nicht? Und die ist so minimiert, dass man sie also sozusagen in der Hosentasche oder sogar in dem hohlen Zahn rumtragen könnte. Ne? Und nur der andere Effekt, der beim Automobil noch da war oder auch bei der weißen und braunen Ware der Unterhaltungselektronik und Haushaltselektronik, nämlich dass durch die Expansion der Produktion und der Märkte für diese verbilligten Waren wieder entsprechend zusätzliche Arbeitskraft eingesaugt worden wäre, nicht? Wie im Boom der Automobilindustrie, im Fordismus, genau das war eben nicht mehr der Fall. Da hat man dauernd drauf gewartet, aber diese neuen Produkte, Technologien und so weiter sind bereits derart arbeitsarm ins Leben getreten, dass dieser Effekt eben ausgeblieben ist. Das heißt, man könnte jetzt sagen, da tritt jetzt das sozusagen verspätet und trotzdem mit derselben Logik ein, was Marx in den Grundrissen, in dem Maschinenfragment prognostiziert hat und wo sozusagen diese Steigerung des relativen Mehrwerts und die Expansion des Kapitals über neue Produkte und Technologien nur sozusagen ein Zwischenstadium war, ein vorübergehender Kompensationsmechanismus, der jetzt eben erlischt. Ja, das ist also sozusagen die Grundlagen und da ist natürlich dann so, dass dieser ganze Zusammenhang nicht nur die andere Seite der Steigerung des relativen Mehrwerts, nämlich der Fall der tendenzielle Fall der Profitrate, sondern natürlich erst recht das Erlöschen dieses Kompensationsmechanismus und da wieder den Bezug zu Marx herstellen, das wird von außer von uns jetzt sonst generell zurückgewiesen und negiert. Man sagt, das ist überhaupt, kann nicht so sein. Produktivitätssteigerung bedeutet letztlich immer auch Steigerung der Wert- und Mehrwertproduktion. Und nun ist es aber nicht bloß sozusagen unsere theoretische Fantasie, sondern das Ganze hat ja auch was mit der schnöden Realität zu tun. Und wenn wir also sagen, eingetreten ist dieser Übergang dazu, dass dieser historische Kompensationsmechanismus erlischt, in den 1980er Jahren, als eben diese dritte industrielle Revolution der Mikroelektronik voll gegriffen hat, immer mehr Produktions- und Reproduktionsbereiche ergriffen hat, dann war damit gleichzeitig verbunden der Aufbau einer weltweiten strukturellen Massenarbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung. Und auf der anderen Seite eben über die politischen Vermittlungsmechanismen rede ich jetzt nicht, was dann mit der neoliberalen Revolution kam, nämlich die Expansion des Kapitals eben in diese Finanzblasenökonomie rein. Nicht? Also sozusagen ein Substitut für reale Kapitalverwertung, die nicht mehr gelungen ist, über diese Finanzblasenökonomie. Was zunächst mal schien, also eine Virtualisierung des Kapitals, das wurde ja auch völlig ernst genommen. Nicht? Die Propheten der New Economy haben gesagt, ja, das ist halt jetzt jobless growth, ja? Arbeitsloses Wachstum, finanzgetriebenes Wachstum, die Lehrbücher muss man umschreiben, nicht? Auch der VWL selber. Und es hat sich eben aber herausgestellt, in demselben Maße, wie dieser Prozess der dritten industriellen Revolution eingesetzt hat, war er schon von Anfang an begleitet auch von Finanzkrisen. Nicht? Zunächst die Schuldenkrise der dritten Welt, die Bankenkrise der Krisen der 1980er Jahre, der große Crash in Japan Anfang der 1990er Jahre, der Crash bei den Tigerländern Mitte der 90er, die Russlandkrise, Argentinienkrise, der Zusammenbruch der New Economy, dieser Dotcom-Finanzblasen bis schließlich, und das waren immer nur einzelne Weltregionen, einzelne Länder oder einzelne Sektoren, die da betroffen waren. Das konnte mit der Notenbank, Geldpolitik, also Geldschwemme der Notenbanken, noch aufgefangen werden. Und jetzt eben, seit Ende 2008, ist es jetzt als globaler Vermittlungszusammenhang, also eine globale Finanzkrise, die letztendlich, denke ich, darauf beruht, dass eben genau dieses Bedienen von Krediten aus realer Mehrwertproduktion erlischt. Ja, dass die viel zu weit diese Kredite in die Zukunft vorgesponnen sind. Und jetzt ist es natürlich so, dass erstmal der Staat als Retter und Deus Machina ex Machina aufgetreten ist. Aber das Problem ist ja, dass der Staat selber kein souveräner Akteur gegenüber seiner eigenen, ihm zugrunde liegenden Produktionsweise ist. Das heißt, entweder er wird weiter diese mangelnde reale Verwertung subventionieren mit Staatsprogrammen, Konjunkturprogrammen. Er wird weiter übrigens die berühmte Marktbereinigung verhindern, ne? Das hat er nämlich bis jetzt gemacht. Es steht also, kann man in der Wirtschaftspresse dauernd nachlesen, auch der inzwischen berühmte Nouriel Roubini, der also so ein US-Finanzanalyst, der als einziger, einer der wenigen auf dieser Ebene diese Krise, Immobilienkrise da vorausgesehen hat, der schreibt auch in seinem Buch, das vor einiger Zeit erschienen ist, ja, wo bleibt denn nun die Marktbereinigung, nicht? Der Staat macht eine Rettungsaktion nach der anderen. Laut Schumpeter und laut sozusagen auch eigener theoretischer Bestimmung ist die Marktbereinigung dran. Es geht nicht, dass der Staat sozusagen bankrotte Unternehmen oder industrielle oder andere Überkapazitäten, die keine reelle Kaufkraft mehr sozusagen auf sich ziehen können, dass er die durchpäppelt. Ja? Ob das General Motors ist, ob das die Hypo Real Estate Bank ist, also sowohl im Finanzsektor als auch im industriellen Sektor und eigentlich auch schon im Dienstleistungssektor, sei es durch Geldschwemme der Notenbank, sei es durch Subventionsprogramme, Konjunkturprogramme und so weiter oder direkte Verstaatlichung. Wenn er das weitermacht, wird es auf eine Inflationierung hinauslaufen. Wenn aber diese Staatsprogramme auslaufen, dann ist es das, was als Deflation bezeichnet wird, das heißt eben die direkte, eben die Marktbereinigung dann. Ne? Dann gehen die doch alle über die Klinge. Nicht? Und warum das verhindert werden soll, ist auch ganz einfach, weil das nämlich einen zu großen Umfang annehmen würde. Nicht? Die Marktbereinigung führt eben unter den Bedingungen, die ich jetzt skizziert habe, mit Hilfe von Marx, nicht mehr dazu, dass auf ein neues, sozusagen ein neuer Produktions- und Technologiezyklus jetzt neue reale Verwertung bringt, nicht? Sondern wenn jetzt die umfassende Marktbereinigung kommt, dann bleibt sozusagen verbrannte Erde zurück. Nicht? Und deswegen will der Staat das verhindern. Nicht? Das heißt, da ist jetzt sozusagen eine Zwickmühle da und das wird vermutlich die nächsten Monate und vielleicht 2-3 Jahre bestimmen. Da werden wir sehen, wie dieses Dilemma sich auflöst. Es wird auf jeden Fall Verlaufsformen nehmen müssen. Und das wäre sozusagen, das habe ich jetzt am Schluss nur angedeutet, diese quasi konkret historische, empirische Ebene, dem muss man natürlich auch im Einzelnen nachgehen, was da alles passiert. Aber mir kam es jetzt vor allem darauf an, sozusagen die innere Logik des Problems aufzurollen. Und ich habe jetzt die Gegenargumentation von marxistischer Seite, vor allem am Beispiel von Michael Heinrich, auch nur kurz angedeutet. Ich werde das ausführlicher machen. Unser Seminarthema im Oktober heißt ja Krise, Kritik, Marx, Renaissance. Und da werde ich dann in meinem Vortrag auf diese Marx-Revisionen, die mit diesem Krisenproblem, dem heutigen aktuellen, vermittelt sind, also vor allem in der neuen Marx-Lektüre und bei seitens des Postoperaismus genauer eingehen. Ja, also wie da die Argumentationen genau laufen. Nicht? Also das war jetzt eine grobe Skizze. Ich habe mich bewusst konzentriert auf diese Ebene marxische Krisentheorie, dass es eben hier zwei Ebenen gibt, wovon nur eine eigentlich im Marxismus eigentlich ganz parallel zur Volkswirtschaftslehre, zu Schumpeter vor allem, mit diesem Begriff der Reinigungskrise, während eben bei Marx es auch noch einen anderen Strang gibt, der hier zunehmend ausgeblendet wird, je sozusagen manifester es eigentlich wird, dass genau diese Ebene der Marx'schen Krisentheorie die entscheidende ist. Applaus